Ja, er war größer, als ich gedacht hatte. Hast du viele Bekannte getroffen? Ja, ich habe mehr Bekannte getroffen, als ich gedacht hatte. Bist du spät nach Hause gekommen? Ja, ich bin später nach Hause gekommen, als ich gedacht hatte. Paragraph 32, Übung 2. Machen Sie aus den schräg gedruckten Sätzen Um-Zu-Sätze oder, wenn dies nicht geht, einen Damit-Satz. Beachten Sie, dass das Modalverb in der Position 2 wegfällt. Lösen Sie diese Übung zunächst in Ihrem Heft und vergleichen Sie dann mit der Kassette. Franz Häuser war von Wien nach Steyr gezogen, um dort eine Stelle in einer Papierfabrik anzunehmen. Eines Tages beschloss Franz, im alten Fabrikschornstein hochzusteigen, um sich seine Heimat einmal von oben anzuschauen. Natürlich war der Schornstein schon lange außer Betrieb. Franz nahm eine Leiter, um den Einstieg im Schornstein zu erreichen. Dann kroch er hindurch und stieg langsam hinauf. Das war nicht schwer, denn innen hatte man eiserne Bügel angebracht, damit die Schornsteinfeger daran hochklettern können. Fast oben angekommen, brach ein Bügel aus der Mauer. Schnell ergriff er den nächsten Bügel, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Aber auch dieser brach aus und Franz fiel plötzlich mit dem Eisen in seiner Hand 35 Meter tief hinunter. Dennoch geschah ihm nichts weiter. Nur der Ruß, der sich unten im Schornstein etwa einen Meter hoch angesammelt hatte, drang ihm in Mund, Nase und Augen. Er schrie und brüllte so laut er konnte, damit seine Kameraden ihn hören. Aber es war erfolglos. Er musste einen anderen Ausweg finden, um nicht zu verhungern. Er begann mit der Spitze des Eisenbügels, den er immer noch in der Hand hielt, den Zement aus den Fugen zwischen den Backsteinen herauszukratzen, um die Steine herauszulösen. In der Zwischenzeit hatten seine Kameraden sich aufgemacht, um ihn zu suchen. Aber sie fanden ihn nicht. Nach ein paar Stunden hatte Franz eine Öffnung geschaffen, die groß genug war, um hindurchzukriechen. Man brachte ihn in ein Krankenhaus, damit er sich von dem Schock und den Anstrengungen erholt. Dort steckte man ihn zuerst in eine Badewanne, um ihn dort vom Ruß zu befreien. Paragraph 34, Übung 3. Beantworten Sie die Fragen. Verwenden Sie dabei die Wendung »Ich weiß leider auch nicht«, wie in dem Beispiel »Wo kann ich hier eine Auskunft bekommen?« »Ich weiß leider auch nicht, wo Sie hier eine Auskunft bekommen können.« Versuchen Sie es nun. Wo kann ich hier ein Flugticket bekommen? Ich weiß leider auch nicht, wo Sie hier ein Flugticket bekommen können. Warum können die Flugzeuge heute von hier nicht starten? Ich weiß leider auch nicht, warum die Flugzeuge heute von hier nicht starten können. Wann soll das Flugzeug aus Kairo ankommen? Ich weiß leider auch nicht, wann das Flugzeug aus Kairo ankommen soll. Um wie viel Uhr muss ich wieder hier sein? Ich weiß leider auch nicht, um wie viel Uhr Sie wieder hier sein müssen. Wo kann ich mein Gepäck abgeben? Ich weiß leider auch nicht, wo Sie Ihr Gepäck abgeben können. Wie viel türkische Pfund darf ich in die Türkei mitnehmen?